braucht nicht Liebe, nur sie liebt es. Sie geht nicht einfach so, sie tanzt es. Sie sagt nicht Worte, nur sie singt es. Sie macht nicht Liebe, nur sie liebt es. Sich nicht an, sie bietet. Sie weint nicht einfach so, sie leidet. Sie macht nicht Liebe, nur sie liebt es. Lange nach.